Hallo und herzlich willkommen zum 36. Themenpodcast, dieses Mal über Masumi Sera, die ja derzeit neu in der Serie aufgetaucht ist und zu der wir heute einmal ein bisschen spekulieren wollen und auch die ersten 5 Fälle mit ihr dann nochmal zusammenfassen wollen. Ja, mit mir dabei ist heute auch Marcel. Hallo. Und da möchte ich noch darauf hinweisen, dass dies ein Spoiler-Podcast ist. Also alle in diesem Podcast genannten Informationen sind bisher noch nicht in Deutschland bekannt. Und ihr solltet daher aufpassen, dass ihr euch nicht die Spannung verderbt, wenn ihr hier den ganzen Podcast schon anhört, bevor ihr denn die Bände auf Deutsch gelesen habt. Dann fangen wir direkt mal an mit der Einleitung, unter welchen Umständen denn Sera überhaupt aufgetreten ist. Also den Hintergrund kennen wir eigentlich alle. Das begann ja damit praktisch, dass Esuke aus Tokio sich verabschiedet hat und Akai gestorben ist, Subaru Oki auftauchte und dann Borben erwähnt wird. Das wird jetzt auch alles noch mit Masumi Sera in Verbindung gebracht und da gibt es die Spekulation, was wir auch nachher im Podcast noch weiter ausführen wollen. Ja, in den aktuelleren Handlungen, wenn man so sagen kann, fast 100 Kapitel vor Seras Auftritt, tauchte dann der Narben Akai auf und es gab ein Treffen mit der Organisation im Kaufhaus. Seit dem Kapitel 704, also fast 60 Kapitel, ist jetzt Stille. Und es gab nur einige kurze Handlungen mit Okia, die dann auch weiter die Handlung voranbrachten. In der Zwischenzeit ging es verstärkt um die Liebe zwischen einzelnen Charakteren. Und dann, als die Serie immer langweiliger wurde, tauchte plötzlich Masumi Sera auf in Kapitel 768 und ist bis jetzt doch sehr häufig vertreten. Trat gleich in den ersten 4 Fällen auf und auch zu Beginn des 5. Falls war sie noch mit dabei. Dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Fall, in dem Masumi Sera dann ihren Auftritt hatte. Bei der Veröffentlichung der ersten Kapitel war ja noch gar nicht bekannt, wer Sera denn überhaupt ist. Also es fehlte eine Namensbox, wie sie eigentlich bei Charakteren so üblich ist und wie sie auch bei so ziemlich fast allen Hauptcharakteren vorhanden war. Und Nebencharakteren natürlich auch. Sie wirkt im ersten Fall sehr aufgeweckt und intelligent, so viel kann man sagen. Und gibt dann auch an, den Fall vor Conan bzw. Shinichi gelöst zu haben. Indem sie dann auch sagt, Case Closed, das ist ja ein englischer Ausdruck und man könnte ja auch annehmen, dass es eine Verbindung nach England irgendwie gibt, da auch auf dem Titelbild des Kapitels auf Conans Hose die England-Flagge zu sehen ist, da ist noch nicht ganz geklärt, bis heute auch noch nicht, was es denn für eine Verbindung zwischen Sera und England gibt. Ja, es gab, wie ich schon sagte, sehr viele Rätsel, zum einen um ihren Namen, den Goshu Aoyama dann später per Twitter bekannt gab und dann als Sera entlüftete, den Vornamen noch gar nicht mit, was wie es ja auch in Japan üblich ist, dass man immer nur den Nachnamen dann nennt. Ihr Geschlecht, da gab es auch sehr viele Spekulationen drum. Wir hatten ja damals hier auch im News-Podcast vermutet, dass es sich um einen Mann handelte, aber es stellt sich dann noch heraus, dass sie ein weiblicher Charakter ist. Aber auch heute gibt es da immer noch Spekulationen drum, ob sie ja nicht doch ein Mann ist und des Weiteren sind auch ihre Absichten noch ungeklärt bis heute, wenn es denn überhaupt welche gibt, aber dazu dann später mehr. Ja, im ersten Fall gelang es ihr darüber hinaus auch noch, Shinichi geschickt einzuschalten, also über Conan, dass dann Shinichi den Fall auflöst, da sie die eigentlich von ihr vorgegebene Lösung des Falls nicht durchziehen kann und dann am Ende auf einen Punkt stößt, wo sie dann nicht weiterkommt und dann Conan einschreitet und den Fall löst, indem er vorgibt, Shinichi anzurufen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Fall und da werde ich jetzt Marcel was drüber erzählen. Ja, genau. Also im zweiten Fall ging es ja um diese Geiselnahme in der Detektei Mori durch diesen einen Mann, der sich Sprengstoff in den Körper gebunden hatte. Und zunächst aber kommt eine Szene in der Schule, wo sich eben Sera den Klassenkameraden von Ranz und Shinichis Klasse vorstellt. Und da sagt sie, dass sie die letzten 3 Jahre bei ihren Eltern in den USA gelebt hat, dann aber rebellierte, weil sie lieber in Japan leben würde, wo sie auch geboren wurde und dann aufgewachsen ist. Und sie sagt dann auch noch, dass die Arbeit als Detektiv einfacher wäre in Japan als in Amerika. Die Klassenkameraden merken dann gleich an, als sie sagt, dass sie Detektiv ist, dass sie sozusagen eine weibliche Kudo wäre, also gleich der Vergleich zu Shinichi. Und sie sagen, dass Shinichi sich eben gerade eine Auszeit nimmt von der Schule. Also was mir hier noch kurz aufgefallen ist, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob das ein Zufall ist, dass jetzt Sera in die gleiche Klasse kommt wie Shinichi und Ran, oder ob sie möglicherweise ihre Identität gefälscht hat, also zum Beispiel ihr Alter, dass es dann genau so passt, dass sie in die Klasse gekommen ist, also dass sie da was eingefädelt hat. Ja, und dann später, auf dem Weg zur Detektei, wo dann Ran sie mitnimmt, kommt wieder dieser Running Gag über ihre kleinen bzw. nicht vorhandenen Brüste, die man nicht sieht. Ja, das ist auch wieder so ein Indiz darauf, dass sie nicht weiblich sein könnte. Das ist von Goshen natürlich mit Absicht so gemacht, um ja, den Leser mehr zu verwirren, also uns. Was ja aber auch später in der Detail ein bisschen weiter gelüftet wurde, indem man da ihr Höschen sieht, als sie da ihr Jeet Kune Do einsetzt und dann den Geiselnehmer ausschaltet. Also. Ja, genau. Also da nimmt man dann umso mehr noch an, dass es sich bei ihr, also dass sie weiblich ist vom Geschlecht her. Ja, und als sie dann in der Detektei Mori angekommen ist, ist sie sehr enttäuscht, als sie erfährt, dass Conan gar nicht da ist, sondern bei Professor Agatha. Sie ist auch gar nicht so interessiert daran, mit Kogoro zu sprechen, sondern würde sich viel lieber ganz viel von Conan erzählen lassen. Sie merkt dann auch an, dass Conan immer an Kogoros Seite sei, wenn er die Fälle löst. Also da könnte man auch schon vermuten, sehr stark sogar, dass sie sich sicher ist, dass Conan irgendwie seinen Beitrag dazu leistet, zu Kogoros Erfolgen. Ja, und dann später, eben als der Geiselnehmer kommt, spricht sie sich zum Beispiel mit Ran sehr gut ab und sie schaffen es dann gemeinsam, den Geiselnehmer zu überwältigen. Sie scheint auch schon sehr geübt darin zu sein, in solchen Techniken. Und sie bemerkt aber auch dann sehr schnell, dass der Mann mit Sprengstoff ausgerüstet ist. Und das ist eben auch für mich ein Zeichen von Erfahrung, dass sie gleich so diesen Blick hat und sieht, dass er an seiner Hand so einen Auslöser hat. Also da hat sie vielleicht auch schon irgendwelche Erfahrungen mit Fällen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es als Detektiv gesammelt hat oder vielleicht hat sie ja auch eine etwas andere Arbeit. So, und dann glaubt Conan, also der ist ja bei Professor Agatha und unterhält sich mit Ai. Und er glaubt, dass Hera im letzten Fall, also im ersten Fall, wo sie aufgetreten ist, da im Hotel, glaubt er, dass Hera absichtlich dann falsch geschlussfolgert hat, damit er eben den Fall auflöst. Und also das könnte jetzt ein Hinweis darauf sein, dass Hera eben versucht, Conans Identität zu überprüfen. Also sie will halt sehen, ob er den Fall denn wirklich auflöst, weil sie vermutet ja scheinbar schon, dass er irgendwas mit Kogoros Schlussfolgerung zu tun hat. Aber Conan meint dann außerdem noch, dass er nicht glaubt, dass Hera ein Feind ist, weil er glaubt, sie schon mal irgendwie getroffen zu haben. Oder er meint zumindest, dass sie vielleicht auch jemanden ähnlich sehen könnte, den er kennt. Und dann später, als es zu einem Telefongespräch kommt zwischen Conan und Ran, hält Hera dieses Telefongespräch sehr geschickt aufrecht, eben indem sie das Handy nicht vollständig zuklappt. Und da merkt man gleich wieder, sie ist sehr klug dabei und hat gleich die Idee. Und so kann eben Conan den Fall mitverfolgen. Der wird dann auch darüber informiert, dass da überhaupt ein Geiselnehmer ist. Sonst hätte es er ja nie erfahren, weil Ran ja möglichst unauffällig anrufen sollte. Ja, und das zeugt wieder davon, dass sie mitdenkt und ja entweder detektivisches Gespür hat eben und gleich darauf kommt auf so eine Ideen. Oder ich weiß ja nicht, was sie sonst in Wirklichkeit vielleicht für einen Beruf hat. Es ist vielleicht ja gar nicht mal Detektiv. Ach so, und dann später, als sich Conan mit Shinichis Stimme meldet bei dem Anruf, wirkt es natürlich auch sehr verdächtig, dass Shinichi jetzt ausgerechnet bei Conans Handy ist. Also das schließt entweder darauf, dass ja Shinichi und Conan tatsächlich irgendwie die gleiche Person sein könnten, oder dass sie auf jeden Fall ein sehr nahes Verhältnis haben. Dürfte damit sehr klar sein. Und später bemerkt dann Sera durch das Fenster der Detektei eben diese Scharfschützen der Polizei und lockt den Geiselnehmer dann in eine günstige Schussposition, sodass die Scharfschützen ihn abschießen können. Also sodass Kogoro nicht zum Beispiel das Schussfeld blockiert oder so. Allerdings verhindert Ran dann, dass der Scharfschütze zum Schuss kommt, indem sie den Vorhang vom Fenster zuzieht. Sie meint, dass Shinichi kein Opfer zulassen würde. Sie will zugleich aber auch niemanden vor sich sterben sehen. Und das ist jetzt eben sehr interessant, finde ich. Also ihre Aussage, dass Shinichi niemanden sterben lassen würde. Weil falls jetzt Hera Akais Schwester ist, also Shuichi Akais Schwester, was ja eine sehr gängige Theorie ist, die auch weit verbreitet ist. Und wenn Hera eben davon ausgeht, dass Akai zum Beispiel tot ist, dann könnte sie jetzt annehmen, dass er doch noch lebt, weil eben Shinichi einen Plan hätte, bei dem Shuichi dann nicht sterben soll. Also Shinichi würde dann keinen Plan zulassen, Rans Worten nach, bei dem Shuichi stirbt. Allerdings ist dann die Voraussetzung, dass sie eben über den Kampf des FBIs mit der schwarzen Organisation gut informiert ist. Und ja, da muss man sich fragen, woher sie diese Information hat. Also meine Vermutung ist ja, dass sie eben nach Japan gekommen ist, um ja, zu sehen, was mit Shuichi Akai passiert ist. Also wenn sie jetzt seine Schwester ist. Und Shinichi will eben als Held der Serie und als Vorbild eine Methode anwenden, bei der niemand stirbt. Also weder der Geiselnehmer noch eine der Geiseln. Aber ich finde die Methode gleichzeitig riskant, weil er dann letzten Endes doch einen Namen einer der Geiseln nennt. Also der Geiselnehmer will ja dann die Geisel erschießen, die der Täter in dem Fall ist. Und Shinichi nennt eben einen Namen. Und es wirkt erst so, als wäre sie der Täter. Aber er klärt es dann danach erst weiter auf. Und für mich ist es sehr, sehr riskant, dass er eben den Namen sagt. Weil wenn jetzt der Geiselnehmer da nicht gezögert hätte und gleich geschossen, dann hätte er eben doch den Tod zweier Personen riskiert. Nämlich dieser einen Geisel und des Geiselnehmers, der sich danach dann selbst töten wollte. Also insofern wäre es Heras Methode, den Geiselnehmer von dem Scharfschützenden erschießen zu lassen, die wäre in gewisser Weise sicherer. Also dadurch wäre halt die Sicherheit der Geiseln garantiert und nur der Geiselnehmer wäre dann tot. So, und dann am Schluss vom Fall wundert sich eben Conan, dass Hera einen Rock trägt. Dazu hätte ich jetzt ja, zwei Vermutungen. Entweder weiß er, dass Hera eben doch in Wirklichkeit männlich ist. Und er wundert sich, warum sie sich weiblich macht, also sozusagen einen Rock trägt und sich als Frau verkleidet. Oder er ist einfach nur überrascht darüber, weil er angenommen hatte, dass sie doch männlich ist. Aber für mich wirkt es eher so, als glaubt er, dass sie sich als Frau ausgibt und dass er darüber sehr erstaunt ist. Hera stellt dann noch in den Raum, dass es ja sein könnte, dass es einen Grund für Shinichi gibt, sein Gesicht nicht zu zeigen. Also nur mit dran immer zu telefonieren, statt sich direkt mit ihr zu treffen. Also das wäre auch wieder jetzt ein Hinweis darauf, dass sie Vermutungen hat bezüglich Connens wahrer Identität als Shinichi. Und sie meint auch außerdem, dass sie durch die Ereignisse in diesem Fall jetzt mit der Geiselnahme sich sehr sicher ist, dass Shinichi und Connen sich perfekt verstehen. Also da könnte jetzt ja auch gemeint sein, dass sie jetzt die Wahrheit eben herausgefunden hat hinter Connens Identität. Okay, dann machen wir nach dem wohl aufschlussreichsten Fall mit Masumi Sera bisher mal weiter mit dem dritten Fall. In dem geht es ja um die Video-Webseite, die auch eine zentrale Rolle spielt. Da taucht Masumi Sera nur am Anfang und am Ende auf. Und zwar unterhält sie sich am Anfang mit Mitsuhiko und Genta vor Professor Agasas Haus und weist dabei auch auf Subaru Okiya hin, der in Shinichis Haus wohnt, beziehungsweise sie wird von Mitsuhiko und Genta darüber informiert, dass Subaru Okiya in Shinichis Haus wohnt, zurzeit, da ja Shinichi derzeit nicht anwesend ist, so wie es für Genta und Mitsuhiko vorgegeben wurde von Conan. Sera fragt dann auch, warum sie der Öffentlichkeit nicht bekannt geben dürfe, dass Shinichi in einem Fall mitgewirkt habe, da ist sie schon mal sehr skeptisch und sie hat dann auch Aihaibara im Video gesehen, das in diesem Fall eine zentrale Rolle spielt, als sie da nämlich ein Video für eine Webseite gedreht hat mit dem Professor, wo auf dem eigentlich nur der Professor zu sehen sein dürfte. Aber sie hat dann Ai über die Brillengläser des Professors erkannt, da sie da nämlich als Kamerafrau sozusagen gespiegelt wird und demnach sichtbar ist. Da hat sie sie erkannt. Und am Ende des Falls ist sie dann im Hotel zu sehen, in dem sie jetzt aktuell wohnt, nachdem sie im ersten Fall ja schon dahin gefahren ist und sich ein Hotelzimmer gemietet hat. Dort ist sie dann zu sehen und löscht dann da das Video, in dem Aihaibara zu sehen ist. Das ist natürlich auch sehr fraglich, ob sie sich das Video dann heruntergeladen hat oder ob sie das dann irgendwie aus dem Internet löscht, was ja eigentlich überhaupt gar nicht möglich ist vom anderen Computer aus, ohne Zugriff auf die Daten zu haben. Interessant dürfte auch sein, dass sie da in Unterwäsche zu sehen ist. Da wird auch wieder eine Anspielung gemacht auf ihr Geschlecht, was ja zuvor auch schon bei Mitsuhiko und Genta der Fall war, die sie auch auf ihre Brüste hinweisen. Im Gegensatz dazu war sie aber vorher auch schon sehr feminin angezogen, als sie da auf Genta und Mitsuhiko traf. Um nochmal auf Subaru Okiya zurückzukommen, ist da auch die Frage, ob die beiden sich nicht vielleicht schon kennen, da Sera einige mysteriöse Andeutungen in Richtung Subaru Okiya macht. Und Subaru Okiya da dort auch die Diskussion hinter dem Vorhang in Shinichis Haus beobachtet. Und ja. Dann geht's gleich weiter mit dem vierten Fall, in dem auch Sera auftaucht. Das ist jetzt der vierte Fall hintereinander, in dem noch Sera einen Auftritt hat. Und hier stachelt sie gleich zu Beginn ein Detektivduell zwischen dem Detektiv des Westens und dem Detektiv des Ostens an. Nämlich ein Duell zwischen Conan und Heiji, beziehungsweise Shinichi und Heiji. Als Fall nehmen sie da einen Mord in einem Restaurant, wo auch André Camel anwesend ist. Und hier ist es dann auch vielleicht wieder spannend, da Camel meint, Cera irgendwoher zu kennen und Cera dann auch irgendwie mysteriös Colin beobachtet. Und als André Camel dann ein Bild an Jodie Starling und James Black schickt, die ja beide vor dem Restaurant auf ihn warten, da meinen beide Cera nicht wieder zu erkennen bzw. zu kennen. Aber insgeheim glaube ich schon, dass hier Black weiß, um wen es sich bei Masumi Cera handelt. Er es allerdings für sich behält. Er merkt nämlich auch gleich an, dass es sich bei ihr um ein Mädchen handelt oder einen weiblichen Charakter, während Jodie zunächst noch von einem Jungen ausgeht oder einem männlichen Charakter. Ja, was auch interessant ist, dass Cera auf André Camels Beruf aufmerksam wird, nämlich dass er FBI-Agent ist und da auch in Gedanken zu sich selbst spricht. Was hier auch interessant ist, ist, dass sie hier in Gedanken zu sich selbst spricht. Das bedeutet nämlich, soweit man die Historie von Detective Conan mal nachverfolgt, hat nämlich ein verkleideter Charakter noch nie in Gedanken gesprochen, bis auf Yusa Kokudo einmal am Anfang, soweit ich mich erinnere. Und demnach kann man davon ausgehen, dass Masumi Cera ein neuer Charakter ist und keine verkleidete Person darstellt. Ja, also was ich jetzt noch hinzufügen wollte zu dem Fall mit eben dem Detektivwettstreit zwischen Heidi und Shinichi, ist, dass Jodie ja erst annahm, dass es ein Junge ist, nachdem sie das Bild von Cera gesehen hat. Und dann meint aber Black, es sei ein Mädchen, also eine Frau. Und ich denke auch, dass Black vielleicht in Wirklichkeit weiß, um wen es sich bei ihr handelt, also ihre Identität kennt. Und er nur deswegen meint, dass es eine Frau ist, um Jodie eben, ja, also falls Jodie weiß, dass Shuichi Akai einen Bruder hat und sie merkt, sie sieht ihm ähnlich, damit sie ihm nicht, beziehungsweise Cera nicht nachspioniert und weitere Nachforschungen über ihn oder sie anstellt. Ja, das mit James Black, Jodie Starling und André Camel ist natürlich höchst interessant. Black und Camel meinen ja beide, sie schon irgendwo mal getroffen zu haben und ausgerechnet dann geht es im nächsten Fall nicht mehr mit ihr weiter. Sie ist dann eben nur ganz kurz am Anfang zu sehen und taucht dann auch bis zum Ende nicht mehr auf. Und dann nehmen wir eben heute unseren Podcast auf, wo sie dann nicht mehr bisher zu sehen ist. Sollte sie später nochmal weitere interessante Auftritte haben, über die man diskutieren und sprechen könnte, werden wir dann vielleicht auch noch einen Podcast über Masumi Cera nachreichen, in dem wir dann die weiteren Handlungen mit ihr analysieren. Ach so, und was ich auch noch sagen könnte, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf mögliche Aufeinandertreffen zwischen Cera und Subaru Ogiya, die sich ja bisher nur, ja, Ogiya hat mir mal aus seinem Fenster geguckt von Shinichis Haus und Cera so angeschaut, insgeheim. Dann noch zwischen Cera und dem Narbenmann, falls die mal aufeinandertreffen, weil er eben Shuichi ähnlich sieht, das würde dann auch interessant werden. Aber dann würden wir wahrscheinlich erfahren, ob es seine Schwester ist. Und auch das Aufeinandertreffen zwischen Cera und Aihaibara, weil Goshu Aoyama hat ja selbst schon gesagt, dass das ein Höhepunkt werden soll. Ja, genau, und damit kommen wir dann auch schon zu den Spekulationen in diesem Podcast hier. Fangen wir einfach mal mit dem Treffen zwischen Masumi Cera und Aihaibara an, das ja Goshu Aoyama im Interview auch schon so als Höhepunkt betitelt hatte. Ich persönlich gehe nämlich davon aus, dass Masumi Cera in irgendeiner Verbindung zur Organisation steht, auch wenn es bisher noch keine Anzeichen dazu gab. Aber mit der Verbindung zu Shuichi Akai, beziehungsweise dass sie beiden Geschwister sind oder sein könnten, hat natürlich auch eine Verbindung zu Aihaibara, da ja Shuichi Akai bisher noch nicht öffentlich auf Aihaibara getroffen ist und jetzt Masumi Cera praktisch diesen Part übernehmen könnte, wenn denn Shuichi Akai tot sein sollte und dann könnte sie eben auf Aihaibara treffen und ihr die ganze Geschichte erzählen, wie es denn um Shuichi Akai steht. Interessant könnte es am Treffen natürlich jetzt auch werden mit der Aura der Organisation, da ja Aihaibara die Aura immer spürt und wenn rauskommt, dass Masumi Cera ein Mitglied der Organisation ist, dann wird Conan natürlich ganz anders auf sie reagieren, auch wenn er vorher angenommen hat, dass es sich bei ihr eigentlich um keinen Bösewicht handeln kann. Ich vermute mal, dass dieses Treffen zwischen Cera und Aihaibara noch vor Kapitel 800 sein wird und dann vielleicht auch schon die Überleitung auf dieses Kapitel 800 sein wird, wo es dann höchstwahrscheinlich wieder einen Fall mit der Organisation geben wird. Sollte dieser Fall vielleicht auch das Kapitel 800 sein selber, dann wird es natürlich höchst spannend, wie es dann weitergeht und ob das dann auch nur wieder so ein kleinerer Fall wird wie bei Kapitel 700 oder ob es dann wieder so ein richtiges Aufeinandertreffen gibt, das dann auch wieder etliche Kapitel in Anspruch nehmen wird. Mysteriös ist dann natürlich hier noch, wenn man jetzt Masumi Sera als Akais Schwester ansieht, warum denn Jodie Starling sie nicht erkannt hat. Ich meine, wenn Jodie Starling eine Verbindung zu Shuichi Akai hatte, dann wird sie ja wahrscheinlich auch seine Schwester gekannt haben. Und wenn jetzt Masumi Sera hier einfach so auftritt, ohne dass Jodie Starling sie wiedererkennt, dann ist natürlich hier eine Verbindung zwischen Shuichi Akai und Masumi Sera eigentlich gar nicht zu suchen, es sei denn, sie sehen sich so ähnlich, wie sie es sich jetzt hier auch tun. Allerdings könnte das auch wieder nur eine Finte von Aoyama sein, dass sie die beiden einfach ähnlich aussehen lässt und die beiden am Ende gar nicht in einer Beziehung zueinander stehen. Naja, für mich ist ja zum Beispiel auffällig, dass Fuji Akai offensichtlich auch mal in Amerika aktiv war. Hat man ja gesehen im Fall Mord in New York, da war ja Fuji Akai in Amerika und Sera hat da eben auch die letzten 3 Jahre gelebt. Und daher denke ich, Jodie war zwar mit Fuji kurz befreundet, enger, aber ich denke, Jodie hat sie einfach nie getroffen bisher, weil sie eben in Amerika war. Also von daher. Also Shichi hat wahrscheinlich oder vielleicht über sie erzählt, aber sie weiß nicht genau, wie sie aussieht, beziehungsweise er, falls es doch ein er ist. Ja, von daher könnte sie nur die Ähnlichkeit erkennen zwischen Sera und Shuichi, denke ich. Oder vielleicht mal vom Namen gehört haben. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der in dem Fall gefallen ist, denn sonst hätte sie vielleicht auch eine Verbindung schließen können. Es sei denn, es handelt sich bei dem Namen um einen Fake-Namen, wie wir ihn ja auch schon so häufig in der Serie bisher hatten. Das ist auch gut möglich, klar. Fraglich ist dann natürlich, woher James Black und André Kamel sie kennen könnten. Und auch natürlich Colin hat schon angedeutet, dass er sie vielleicht irgendwoher kennt oder er meint, sie irgendwoher zu kennen. Können natürlich auch wieder eine Beziehung in die Vergangenheit sein, wo es dann ja auch schon so einige Dinge gab, zum Beispiel mit Akemi Miyano oder so und so weiter und so fort. Wenn es hier eine Verbindung mit Shuichi Akai gibt, dann vielleicht noch eine zu Akemi Miyano, dass sie da irgendwie im Banküberfall mitgewirkt hat und damals auch Mitglied der Organisation war und dann vielleicht entkommen ist oder weiterhin eben noch für die Organisation arbeitet. Weil ich ja hier am Anfang des Podcasts auch noch den Hintergrund von Masumi Seras Auftritt ausgeführt habe, will ich hier natürlich in den Theorien auch ein bisschen näher darauf eingehen. Und zwar könnte es sich ja bei Masumi Sera auch um den Narbenmann handeln oder eben um Borben, wo ja die Identität noch nicht gänzlich geklärt ist. Wobei ich aber glaube, dass Masumi Sera nicht Borben ist und auch der Narbenmann eine andere Person sein muss. Ich gehe immer noch davon aus, dass der Narbenmann bzw. Narben-Akai dann auch Borben ist. Sollte jetzt Masumi Sera wirklich einer von diesen beiden Charakteren sein, dann fände ich das auch schon sehr gut eingefädelt von Aoyama, da es ja vorher immer dieses Bündel aus diesen 4 Charakteren gab, die dann immer eine Identität von den Fans zugewiesen bekommen haben, nämlich Shuichi Akai, dann eben der Narbenmann, Borben und Subaru Okiya. Die stehen ja so in einer Verbindung zueinander und wenn jetzt Masumi Sera dieses Gleichgewicht nochmal durcheinander bringt, dann wäre es doch schon sehr gut eingefädelt von Aoyama und da müssten sich auch schon lange, lange im Voraus überlegt haben, was er denn damit macht. Man merke ja mal an, dass dieser Narbenmann schon etliche Zeit vorher aufgetreten ist und auch Subaru Okiya schon lange, lange zuvor im Anfang der 600er Kapitel aktiv war und wenn jetzt Ende der 700er ein neuer Charakter auftaucht und das dann irgendwie in Verbindung zueinander steht, dann ist das doch schon lange geplant, wobei man natürlich auch anmerken muss, dass es zwischendrin nicht so ganz viele Ereignisse gab, die dann mit dieser Haupthandlung in Verbindung standen. Ach so, und was mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, bei Seras erstem Fall ist ja auf dem Cover von dem Fall auf Seras Hose, nee, auf Connens Hose, so eine England-Flagge zu sehen. Und das könnte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, dass Sera irgendwie mit dem Land England in Verbindung steht. Und mit dem Land England konnte ich bisher eigentlich nur, soweit ich mich erinnere, Aihaibaras Familie, also Shiomianos Familie, in Verbindung bringen, weil ihre Mutter Elena ja auch aus England kommt. Also vielleicht gibt es da auch noch einen Zusammenhang zwischen Sera und der Familie Miano. Ja, vielleicht ist sie eine weitere Schwester von Aihaibara. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Wobei ich mir jetzt gar nicht ganz so sicher bin, ob Akemi Miyano denn im ersten Fall, da hat sie ja um die Freilassung ihrer Schwester gebeten. Ich nehme mal an, dass sie dann auch nur eine Schwester hat, wenn es denn so war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es denn in diesem Band aufgeführt war. Aber eine Verbindung zu Aihaibara ist natürlich nicht gänzlich auszuschließen. Schön wäre es auf jeden Fall. Wenn du jetzt gerade schon England ansprichst, dann bringe ich damit ja auf jeden Fall auch noch den London-Fall in Verbindung. Vielleicht ist ja Sera irgendwie beim London-Fall auf Shinichi aufmerksam geworden, beziehungsweise Conan, und ist ihm jetzt deswegen nach Japan gefolgt und stellt ihm jetzt hier in Japan nach. Den dritten Punkt, den man auch noch mit England in Verbindung bringen könnte, ist natürlich das MI6, das ja auch schon in der aktuellen Original Video Animation eine Erwähnung fand. Das ist ja der britische Geheimdienst. Da könnte Aoyama vielleicht auch noch neben dem FBI und der CIA jetzt einen dritten Geheimdienst einführen, nämlich das MI6. Und Interpol wurde auch kurz erwähnt am Anfang der Serie durch Yusaku. Genau, aber das wurde ja nicht genauso wie das FBI und die CIA ausgeführt. Da gab es ja schon stärkere Handlungen damit. Ja, stimmt natürlich. Also von Interpol ist kein einziges Mitglied bekannt. Vom CIA nur Rina Mizunashi. Wobei ich das hier auch nicht begrüßen würde, wenn jetzt hier auf einmal ein dritter Geheimdienst dazu käme. Das wäre ja schon mit den, ich würde sagen, die zwei Geheimdienste reichen und dann wird man die Handlung, glaube ich, auch ziemlich lang strecken, was ja Osho Aoyama im aktuellen Interview auch schon angab, dass er die Serie nicht so sehr strecken will, wie einige Fans annehmen könnten, dass es dann noch über 2000 Kapitel gibt und über 180 Bände. Er hat sich da, glaube ich, auf 53 Jahre beschränkt, also noch zwei Jahre und da kommt man vielleicht auf maximal 1000 Kapitel, wenn man das so sieht und er vielleicht noch ein bisschen länger macht. Ja, auf jeden Fall hat er Zeit seines Lebens, auf jeden Fall vor, die Serie zu beenden. Ah, und mit dem dritten Punkt war, glaube ich, noch nicht genug, denn zu England fällt natürlich auch noch eine Verbindung zu James Black auf, der ja ursprünglich aus England stammt. Vielleicht ist er da die Möglichkeit, dass James Black Masumi Sera aus England kennt und also aus früheren Jahren, wenn denn Masumi Sera irgendwie das Apoptoxin 4869 eingenommen haben sollte, was auch eine Theorie ist, dann könnten sie sich beide ja irgendwie kennen und ja, dass James Black sie dann aus England kennt. Wobei natürlich die Frage ist, woher André Camel sie dann kennt. Vielleicht aus einem anderen Ereignis. Man muss ja nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass die beiden sie aus dem gleichen Fall kennen. Ach, und wo ich jetzt gerade noch das Schrumpfgift anspreche, da ist natürlich auch möglich, wie ich gerade eben schon sagte, dass Masumi Sera das Schrumpfgift Apoptoxin oder APTX 4869 eingenommen haben könnte, was ich aber nicht als sehr wahrscheinlich ansehe. Trotzdem wäre es natürlich möglich, das soll man sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wenn sie das Apoptoxin wirklich eingenommen haben sollte, dann wäre es natürlich schön und auch eine wirkliche Bereicherung praktisch für die Handlung, dass es dann so ein drittes Opfer gibt, das dann auch gegen die Organisation aktiv wird. Es wurden ja auch vorher im Manga schon einige Opfer genannt, die allerdings alle verstorben sind. Ich denke mal, dass dann das Apoptoxin auch öfter eingesetzt wird, als nur bei dem einen Fall mit Shinichi eben am Anfang der Serie. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, dass dann hier Masumi Sera ein Opfer des Gifts geworden ist. Ja, das wäre vielleicht auch eine mögliche Erklärung dafür, warum ihre Brüste nicht mehr so groß gewachsen sind und auch geschrumpft. Na gut, das wäre jetzt fies. Naja, das wäre aber auch eine Erklärung dafür, dass warum sie nämlich Conan nachstellt und dann auch Nachforschungen über Aihaibara anstellt, als sie nämlich damals im Brillenglas auch im Video gesehen hat. Sie sagt damals ja auch, als sie die Daten von ihrem Computer löscht, oder beziehungsweise ist noch nicht ganz geklärt, wovon sie die denn löscht, ich nehme an von ihrem Computer, dass sie sich das runtergeladen hat, da sagt sie auch, dass es für Daten einfach ist, sie zu löschen. Da könnte man jetzt ja auch wieder Spekulationen aufstellen, dass sie vielleicht Aihaibara schon irgendwie vorher gekannt hat und ihre Vergangenheit dann nicht ganz einfach zu löschen ist, wie sie es sich gerne wünschen würde, beziehungsweise wie sich Aihaibara das ja auch selber wünscht. Dabei auslöschen eher so an so eine Verbindung wie dessen oder so ausgelöscht, also Menschen töten, wäre auch möglich. Aber ja, was mit der Vergangenheit, muss ich zugeben, ist sehr interessant. Ja, möglich ist ja wie gesagt alles. Also Masumi Sera ist noch ein Mysterium, das es noch zu klären gilt im Laufe der Serie, auf jeden Fall. Ach, wenn wir jetzt hier gerade schon mal die Verbindung, beziehungsweise am Anfang der Spekulation die Verbindung zwischen Sera und Aihaibara besprochen haben, dann sollte man natürlich nicht die Verbindung zwischen Sera und Subaru Okiya außer Acht lassen. Da gibt es bestimmt auch noch einige interessante Möglichkeiten. Wenn wir nämlich mal annehmen, dass Subaru Okiya, wie es in einer gängigen Theorie so beschrieben wird, Shuichi Akai ist und der jetzt undercover aktiv ist und Masumi Sera dann, wie es auch einer gängigen Theorie zugrunde liegt, Shuichis Schwester ist, dann haben die beiden natürlich eine super Verbindung zueinander und die kennen sich dann noch auf jeden Fall. Dann würde natürlich das Gespräch mit Genta und Mitsuhiko sie vor allem darauf gebracht haben, dass jetzt Akai in diesem Haus wohnt und sie jetzt genau den Ort herausgefunden hat, wo Akai lebt und so jetzt auch mit ihm Verbindung aufnehmen kann. Das wäre dann der einzige Hinweis, den sie daraus mitgenommen haben könnte. Ja, und wenn sie eben im Fall davor schon wie sie andeutet, hinter die Identität von Conan gekommen ist. Und sie weiß ja, dass Conan bei Ran wohnt, also in der Dedektei Mori. Dann stellt sich für sie natürlich ganz klar die Frage, wen Shinichi alias Conan in sein Haus da hat wohnen lassen. Und wenn sie jetzt darüber hinaus noch weiß, dass Conan mitgewirkt hat beim FBI und an dem Plan mit Shuichi Akais vorgetäuschten Tod, also wenn sie es jetzt alles woher auch immer weiß, dann dürfte für sie ziemlich klar sein, dass sie, also dass Okiya da jetzt eingezogen ist in Shinichis Haus. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Okay, so war dann auch die Spekulation in diesem Podcast hier. Die würde ich dann damit jetzt auch gerne beenden. Ich weise natürlich wie immer noch mal darauf hin, dass eine Spekulation hier im Cornercast natürlich keine wirklich lebhafte und mit mehreren Personen geführte Diskussion ersetzen kann. Also bildet euch eine eigene Meinung und gebt die vielleicht auch im Forum preis, wenn ihr dann die Möglichkeit dazu habt und auch Interesse daran habt, eure Theorien mit anderen zu teilen. Sonst könnt ihr natürlich im Forum andere Theorien durchlesen und euch da auch ein Bild drüber machen, wie es denn um Masumi Sera steht. Und natürlich erfahrt ihr dort auch über die aktuellsten Informationen und Handlungen und Wendungen im Fall Masumi Sera. Dann weise ich nochmal darauf hin, dass dies der letzte Themenpodcast vor unserer Sommerpause ist, die wir dann Ende August erst wieder beenden werden. Also werdet ihr jetzt einige Zeit ohne einen Themenpodcast auskommen müssen. Natürlich gibt es dann auch wie gewohnt die News-Podcasts, die jetzt ein bisschen improvisiert sein werden, aber ich hoffe mal, das geht in Ordnung. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch für heute und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und genießt die Sommerpause ohne uns. 12 Minuten nach 2.